Hallo wieder beim Podcast der Wirren Gedanken. Hier spricht wieder Seppi Neubauer und heute möchte ich euch etwas erzählen über Handys. Seit einigen Jahren hat ja jeder ein Handy. Ich habe mein erstes so circa vor 6 Jahren bekommen, war ein Weihnachtsgeschenk. Und ja, vor kurzem oder schon vor circa 1 oder 2 Jahren hat dieses ganze Zeug angefangen zu boomen und zwar so richtig. Und es gibt ja jetzt für jedes Handy und für egal für welches Gerät, Firma oder Ausgabe, gibt es ja, sagen wir, um die 500.000 verschiedene Logos, Klingeltöne oder sonst was. Aber das ist nicht das, worüber ich heute mit euch reden will, sondern ich will euch darüber erzählen, was man sonst noch alles mit Handys machen kann. Ich habe im Internet zum Beispiel einen super Artikel gefunden, der handelt über die Handy-Weitwurfmeisterschaft. Ja, wirklich, es gibt eine Handy-Weitwurfmeisterschaft, Weltmeisterschaft sogar, bei denen werden allerdings die Handys, sind Markenhandys, zur Verfügung gestellt von der Wettbewerbskommission, damit eben keiner sein eigenes Handy da irgendwie herumwerfen muss. Und der Weltrekord beim Handyweitwurf liegt bei unglaublichen 82,55 Meter. Der wurde bei der 5. Weltmeisterschaft aufgestellt von einem Finnen, und zwar vom Ville Pippo. Ja genau, so heißt der Typ. Und es waren auch drei Österreicher waren auch dabei bei dieser Weltmeisterschaft. Wir haben allerdings nur den 22. Platz errungen. Jedenfalls hat dieser Österreicher Wolfgang Kitzmüller, der für die Federation of Austrian Mobile Phone Athletics geworfen hat, auf Sabotage reklamiert. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Reklamation durchgegangen ist, aber irgendwie war da was zwecks eingeölter Handys oder so irgendwas. Also es wurde jedenfalls reklamiert. Ich glaube, der Wolfgang Kitzmüller wird auch heuer wieder antreten bei der 6. WM und da wünschen wir ihm viel Glück, auf dass er es besser machen wird als beim ersten Mal. Was ich aber euch noch erzählen will, ist etwas, worauf ich gestoßen bin. Und zwar haben Handys durchaus einen sehr dekorativen Wert. Ich habe das entdeckt für mich selbst so, als bisschen Spaß nebenbei in meinem Zimmer als Auflockerung. Und zwar, ich kann euch das jetzt mal kurz erzählen, habe ich insgesamt 5 Handys, ich sehe sie jetzt gerade direkt vor mir, bei mir im Zimmer aufgenagelt. Ja, wirklich mit einem Nagel durchs Display. Ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, am besten geht so ein Nagel mit einer Länge zwischen 80 und 100 mm schön mitten durchs Display durch. Und ich habe da so einen Holzsporn mitten im Zimmer, weil mein Zimmer schon etwas zur Dachschräge angrenzt. Und da habe ich die aufgenagelt, zusammen mit ein paar anderen Utensilien. Jedenfalls sieht das ganz super aus. Da sind 5 verschiedene Handys drauf, ja. 2x Siemens, 2x Nokia und 1x Motorola. Also das sieht wirklich stylisch aus und hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei all denen, die es bis jetzt gesehen haben. Und ich muss auch sagen, hat sonst noch niemand, also zumindest nicht, dass ich wüsste, und gefällt mir persönlich sehr gut. Ich werde da auch noch unseren Administrator ein bisschen fragen, ob er uns da ein paar Bilder ins Internet stellt. Ich werde das schnell fotografieren. Und ihr könnt euch das dann sicher auf der Seite www.ahandler.zafen.at genauer anschauen. Vielleicht habt ihr ja auch schon irgend sowas in der Richtung oder könnt mir bessere Tipps geben, was ich da noch damit machen könnte. Dann schreibt mir einfach was oder schickt uns Fotos davon, die werden wir dann natürlich auch ins Internet stellen. Jo, und das war's eigentlich schon wieder für heute. Mal nur eine kurze Idee zum Thema Handy-Styling. Und ja, hört mal wieder rein. Bis bald.